Die Kurie besitzt in Italien drei Helfer. Den ergebenen Gottfried von Puszien, dessen einziger Erbin Mathilde bereits für die Reformer gewonnen ist, die Volksbewegung der Patarier, die in Städten Oberitaliens die Macht der Bischöfe und auch des Adels untergräbt, endlich die wilden Normannen. Die Patarier, in Mailand, Cremona und Piacenza heimisch, umfasst die ärmste Bevölkerung der Städte und wendet sich gegen Wohlstand und Wohlergehen des hohen Klerus, wie auch religiös begeistert gegen simonistische und beweibte Priester, besonders seit der Archidiakon Hildebrand mit vollen Backen in das Feuer bläst, dass er seinen Gegnern, den trotzigen lombardischen Bischöfen, da erwachsen sieht. Engstelt die Fäden der Kurie mit den Normannen verknüpft. Sie hat den Stoß dieser Eroberer nach dem Süden abgelenkt, wo Graf Roger 1072 das mächtige Palermo erobert, wo Robert Giscard prunkvollen Einzug hält. Dieser Normanne, ein gewaltiger Staatsmann und hervorragender Soldat, weist die Unterworfenen, und das ist in Sizilien das ritterliche arabische Element, in sein normannisches Adelssystem einzugliedern. Er lässt den Arabern ihre Moscheen. Sie können sich einbürgern, ihre Kultur kann weiterblühen. Es bildet sich ein starkes Reich, an dessen Spitze Robert im Jahre 1076 der letzten Langobardenherrschaft in Unteritalien ein Ende bereitet, indem er Salerno erobert. So sind die normannischen Freibeuter aus Söldnern zu Herren über ihre früheren Herren geworden, haben den Islam und das byzantinische Kaisertum in Unteritalien und fast ganz Sizilien verdrängt. Der junge Heinrich versucht im Jahre 1075, sich mit Robert Giscard zu verständigen. Der Ausbruch des Streites mit dem Papst hat den bedeutungsvollen Plan nicht mehr ausreifen lassen. Während so die Reformkirche durch die Patarier Oberitalien, durch Tuszien Mittelitalien, durch die Normannen den Süden der Halbinsel umspannt und von Jahr zu Jahr an Entschlossenheit gewinnt, muss das deutsche Königtum noch schmerzliche Jahre überwinden, ehe Heinrich so weit herangereift ist, selbst zu regieren und seine Fähigkeiten zu entfalten. Der junge König, auf den das kaiserwerte Ereignis einen tiefen Eindruck gemacht hat, muss eine neue Entrechtung erleben, indem ihn die Laienfürsten zwingen, sich 1066 in Tribur, der Ort soll ihm auch später noch fatal werden, von Adalbert zu trennen und zu dulden, dass diesem zwei Drittel seines gesamten Landes weggenommen werden. Die Fürsten haben Heinrich auch gezwungen, seine Braut Bertha von Savoyen nun wirklich zu heiraten. Schon im Jahre 1069 will der König die Ehe zerreißen und weicht nur vor der Banndrohung des Papstes zurück. Er ist nun rasch mündig geworden und setzt sich gegen die Fürsten durch. Adalbert ruft er zurück und beginnt selber zu regieren. Er benutzt einen willkommenen Anlass, um Otto von Nordheim, den Urheber des Tages von Kaiserwerth, durch ein Fürstengericht in Goslar seines Herzogtums Bayern zu berauben. Dieses gibt der König an Welf den Vierten, mit dem die jüngere Linie der Welfen, die sich von dem Italiener Alberto Azzo von Este herleitet und durch dessen Gattin Kunigunde mit dem uralten Welfengeschlechte blutsmäßig zusammenhängt, in die deutsche Geschichte eintritt. Dieser Welf ist auch bereits der Besitzer der welfischen Güter in Schwaben und Bayern geworden. Heinrich schreitet an die Verwirklichung eines großen Gedankens. Er knüpft an die Bemühungen seines Vaters, um Goslar herum königlichen Besitz zu sammeln, entschlossen an. Er erwirbt reichen Besitz im Bereich des Harzes und im Becken zwischen diesem und dem Thüringer Wald und sichert ihn durch ein System von Burgen, die südlich und nördlich den Harz umschließen. Bischof Benno von Osnabrück, ein Schwabe, wird der Festungsbaumeister des Königs. So entstehen im Süden des Gebirges die Burgen Sassenstein, Spatenberg, Hasenburg und Volkenrode, im Norden die Hainburg und die Harzburg. Diese wird eine besonders mächtige Anlage mit Pfalz, Münster und Kollegiatstift. Auch Lüneburg bringt Heinrich in seinen Besitz und verstärkt die alte Salierfeste Giebichenstein an der Saale. So reift hier ein eigenartiges Machtgebilde heran. Gelingt es dem jungen Herrscher, das Werk auszubauen, dann ist im Herzen Deutschlands ein Bollwerk geschaffen, eherne Klammer zwischen Nord und Süd, zugleich eine deutsche Akropolis, die immer wieder der Sammelpunkt der nationalen Kräfte hätte werden können. Aber die sächsischen Bauern arbeiten widerwillig genug an diesem Schicksalswerk. Engherzig sieht der Sachse nur, dass die süddeutschen Salier immer kecker im Norden auftreten, dass nun auch die Sachsen das Königsgericht ertragen müssen, das nach dem Tode des alten Herzogs Urdulf sein Sohn Magnus durch den König an der Nachfolge verhindert, damit also zum ersten Male ein Sachsenherzog abgesetzt ist. Mit Missmut sehen sie die schwäbischen und fränkischen Ministerialien als Besatzung in die Burgen einrücken, als Zwingvögte in ihrem freien Land. Bauern, Adel und Herzogsfamilie sammeln sich gegen den König, zu dessen Schaden der treue Adalbert 1072 in Goslar stirbt. Der König indes arbeitet planmäßig an seinem Werk weiter, dessen Bereich sich nun von Goslar bis Eisenach spannt. Benno von Osnabrück erbaut dem jungen Salier den stolzen romanischen Dom in Goslar. Der König will die Macht der Krone wiederherstellen, wie sie bestand, bevor die Reformbegeisterung seinen Vater auf die kirchlichen Geldzahlungen verzichten ließ, bevor unter der schwachen Mutter so vieles verkam. Nun holt er sich mit Härte das entfremdete Königsgut zurück und die Usurpatoren, die widerwillig Platz machen mussten, werden im Stillen, ebenso wie die Kirche, deren Bischöfe und Äbte nun wieder zahlen müssen, böse Miene gemacht haben. So wächst der Missmut im Reich hoch. Als Heinrich gegen die Polen zu Felde rücken will, weigern die sächsischen Adeligen die Heeresfolge. Die Liotizengefahr gebietet ihnen, ihr Land zu hüten. Der König fühlt sich in Goslar, wo er mit ihnen verhandelt, unter Druck, dem er sich durch heimliches Verlassen der Stadt entzieht. Aber nun beschließt ein sächsischer Tag zu Eisleben, aufgewiegelt durch Otto von Nordheim die Empörung, und auf einmal steht ein starkes Sachsenheer, das besser gegen die Polen marschiert wäre, vor dem König und fordert von ihm die Schleifung der Neuenburgen, die Freilassung des gefangen gehaltenen Herzogs Magnus, Verzicht auf die Leistungsansprüche des Königtums und Erlass der Heerfahrt. Nach hinhaltenden Unterhandlungen verlässt Heinrich in dunkler Nacht die Harzburg und rettet sich in raschem Ritt durch den dichten Wald nach Eschwege, wo der Heerbann der Franken zum Polenkrieg beisammensteht. Aber auch die Thüringer haben sich erhoben. Die Großen des Reiches verhalten sich zweideutig, auch der ehrgeizige Rudolf von Schwaben, selbst die Franken erweisen sich als unverlässlich. Heinrich wendet sich in seiner Not an den Rhein, wo ihm die Zinsleute und Hörigen der Stadt Worms gegen den Willen des Bischofs die Tore öffnen, wofür der König ihren Kaufleuten Freibriefe ausstellt, die sie von den Stromzöllen befreien.